Mein Verhältnis zu Behörden war nicht immer ungetrübt. Der vergessene Beamte von Manuel Schalkammer. Gelesen von eben jenem. Kapitel 9. Von Sauerstoffmangel und toten Fleischfliegen. Herr S. schlug mit der Handfläche je auf den Tisch. Eine Fliege hatte sich auf seinen Notizen breit gemacht, woher sie wohl gekommen sein mochte. Die Bürotüre war verschlossen und das 20 cm große Belüftungsrohr unterhalb der Decke war doch vergittert. Es war eines dieser alten, rostigen und viel zu kleinen Lochgitter, wie sie damals zuhauf in eher mäßig belüfteten Räumlichkeiten eingesetzt worden waren, um etwas Luft hereinzulassen, aber Vögel und sonstiges Getier am Eindringen in die Büroräumlichkeiten zu hindern. Doch obgleich er es noch nie Vögel um das Bürogebäude bemerkt zu haben meinte, hieß das noch lange nicht, dass nicht vielleicht doch welche da waren. Sein Büro war im Übrigen hofseitig gelegen, was das Eindringen von Sauerstoff selbstredend nicht erschweren sollte. Jedenfalls nicht im selben Maße wie diese Gegebenheit, die Sonne davon abzuhalten, imstande war, mehr als lediglich ein paar Stunden nur das Büro auszuleuchten. Die Luft stand wie immer trocken und abgestanden im Raum. Die in 3 Meter Höhe angebrachte, apfelgroße Öffnung brachte einfach nicht den gewünschten Zirkulationseffekt und gewährleistete scheinbar gerade noch die für das Überleben allernotwendigste Sauerstoffzufuhr. Dass der Türe gegenüberliegende 50 mal 50 cm große Fenster, vor dem Herr S. auch die Grünpflanzen platziert hatte, war bedauerlicherweise nicht zum Öffnen vorgesehen und ward zusätzlich noch mit rostigen Eisenstäben verstärkt. Fast als habe man einst gefürchtet, jemand mochte den 4. Stock des Gebäudes erklimmen, trotzdem sich eine solche Person doch erst einmal ungemerkt Zugang zum Hofe verschaffen hätte müssen. Die angebrachten Fenstergitter erschwerten zusätzlich jedwedes Eindringen von Licht. Man war verleitet anzunehmen, dass die Gitter das noch mehr vollbrächten, als die aus jeweils 10 x 10 cm großen, sich aneinanderreihenden milchigen Glasfliesen des Fensters es nicht ohnehin schon taten. Es ermöglichte gerade einmal die bereits erwähnte Bestimmung der Tageszeit und versorgte den Gummibaum, den danebenstehenden Ficus Benjamin, wie auch ein fern an eine Fächerpalme erinnerndes Gewächs, mit gerade einmal so viel Tageslicht, um sie in eine Art Stase zu versetzen. Weder wuchsen die Pflanzen, noch gingen sie ein. Sie standen seit er sie von seinem Vorgänger übernommen hatte, unverändert in übergroßen, schweren und staubigen Tontöpfen da. Und niemand hätte sagen mögen, wie lange sie denn nun eigentlich schon so dastanden mochten. Einmal die Woche wurden sie von Herrn S. sorgsam gegossen. Zu Beginn seiner Tätigkeit war sich Herr S. nicht sicher, ob es ausreiche, sie einmal die Woche zu bewässern, da ihm die Luft tageweise sehr trocken vorgekommen war, eigentlich immer noch vorkam, konnte er damals nicht umhin, sich des Öfteren von der Beschaffenheit der Erde zu überzeugen, indem er hin und wieder seinen kleinen Finger hineinsteckte. Seine Erkenntnis überzeugte ihn von der anfänglichen Vermutung, in aller Regel war die Erde auch nach fast 6 Tagen noch ausreichend feucht, weshalb wöchentliches Gießen vollauf ausreichte. Nicht, dass sich Herr S. im Allgemeinen sehr viel aus Pflanzen gemacht hätte, aber er hat das Büro nun einmal in diesem Zustand übernommen und wollte es auch in demselben Zustand übergeben, wenn es denn einmal soweit sein mochte. Die Pflege der Grünpflanzen war mit der Arbeit im Büro fest verbunden und gehörte seiner Meinung nach nicht nur zur Tätigkeit eines jeden ordentlichen Beamten, sondern war auch Beweis seiner Disziplin und Verantwortungsbereitschaft. Ja, diese Topfpflanzen waren das Aushängeschild seines Büros. Sie waren das Erste, was die Partei erblickte, wenn sie das Büro betrat, und auch das Letzte, wenn sie ihm beim Gehen wieder den Rücken zuwandte. In Blüte standen sie selbstredend noch nie. Herr S. war sich nicht einmal sicher, ob diese Pflanzen in der Lage sein mochten zu blühen, geschweige denn überhaupt dazu imstande wären, Knospen zu bilden. Wie dem auch sei, er kam zu dem Schluss, dass selbst eine Ameise, wohlgemerkt ihre liebe Mühe damit gehabt hätte, durch das bereits erwähnte kleine, vergitterte Loch unter dem Plafond hindurchzukommen. So eine fette Fleischfliege aber auch. Ärgerte er sich, während er sich daraufhin die klebrige Hand angewidert an dem Hosenbein der beigen Korthose abwischte. Denn die Überreste der Fliege klebten jetzt teilweise auf den Notizen, teils sogar auf der Tischplatte und natürlich auch auf seiner Handfläche. Herr S. wollte das gezückte Taschentuch nicht so sehr beschmutzen, weshalb er nach kurzem Zögern beschlossen hatte, auf das Entfernen des Fliegenkadavers bis auf Weiteres zu verzichten. Im trockenen Zustand, so dachte er, gehe es ja bestimmt auch viel leichter. Er würde es in ein paar Stunden noch einmal probieren. Bevor er sich wieder zurücklehnte, um seine Gedanken zu schlichten, versuchte Herr S. noch die Buchstaben auf dem Notizzettel unter dem Fliegenkadaver zu entschlüsseln. Da es ihm jedoch auch nach mehreren Minuten und verschiedenen Blickwinkeln einfach partout nicht gelingen wollte, schob er die Zettel mit den Notizen wieder genervt von sich weg. So wichtig werden sie schon nicht gewesen sein. Ansonsten müsse eine Folgebearbeitung der betreffenden Akten bewilligt werden, um die fehlenden Daten eben zu späterem Zeitpunkt zu korrigieren. Höchstwahrscheinlich handelt es sich dabei wohl um das Anliegen einer ungeduldigen Partei, die nicht einmal den grundlegendsten Respekt zu klopfen gehabt hatte, bevor sie eingetreten war. Er winkte ab, atmete kräftig aus und verschränkte erschöpft seine Hände hinter den Kopf. Seine Lider wurden schwer und er versank kurz darauf in einen unruhigen Schlaf. Herr S. erhob just den eben noch auf dem Schreibpult ruhenden Kopf. Der aufgehängte Kalender bestätigte ihn, es war Dienstag. Dienstag, der 4. Februar. Noch 3,5 Tage, dachte Herr S. Dann geht es in die Au. Das Wetter soll ja angeblich sogar aufklaren. Kam ihm plötzlich der Gedanke. Ausgezeichnet. Der kalte Wind wird mir etwas um die Nase wehen. Aber das stört eigentlich gar nicht. Und er würde mir sogar sehr gelegen kommen. Ja, das wird richtig schön werden. Die frische Luft, die Natur und Ruhe. Ach ja. Herr S. versuchte bei diesem Gedanken erneut tief durchzuatmen. Sein verlegtes Nasenloch hinderte ihn aber daran und er musste unwillkürlich niesen. Während er sich mit dem sauber zusammengefalteten, braunkarierten Stofftaschentuch die Nase säuberte und sich damit anschließend auch etwas über die feuchte Stirn wischte, blickte Herr S. in gewohnter Manier wieder zur Uhr auf. Es war 9:30. Der Sekundenzeiger zog noch immer seine Runden. »Er quietscht ja wieder«, bemerkte Herr S. erfreut, während seine Augenbrauen dabei überrascht etwas nach oben wanderten. Obgleich Herr S. zu bemerken meinte, dass er nicht mehr gar so langsam war, wie es gerade eben noch den Anschein für ihn gehabt hatte, stimmte ihn dieses gewohnte akustische Geräusch überaus zufrieden. Dann legte er die Stirn wieder nachdenklich in Falten, zog behutsam einen leeren Notizzettel an sich und griff behende zum Federkiel. Ende des 9. Kapitels. Ende von Der vergessene Beamte. Gelesen von Manuel Schalkammer.